Ja, hallo lieber Sascha, hallo lieber Raphael. Mein Name ist Klaus Backhaus, aber da könnt ihr nichts für. Ja, ich höre seit neuestem euren Podcast hier, den Grauen Rat, und zwar auf Empfehlung von Martin Rützler. Der hat irgendwo mal gesagt, er versteht zwar das Thema nicht, aber er findet die Stimmen gut. Und ja, so ist es mir anfangs auch gegangen, aber ich arbeite mich ein in die Materie. Ich habe jetzt hier die erste Staffel von Babylon 5 geschenkt bekommen. Und ja, bin fleißig dabei, das immer schön abwechselnd eine Folge anschauen, eine Folge hören, da zu machen. Gefällt mir total gut. Ich mag das sehr, sehr gerne. Ich habe auch den WhoCast schon gehört, lange Zeit. Und auch Sie reden ist mir auch nicht ganz unbekannt. Habe ich auch hier und da schon mal reingehört. Und ich glaube auch auf Twitter mal entsprechend Kommentar zu abgegeben. Ja, ganz kurz, ihr habt gesagt in der Folge Intercom, wenn das Intercom fünfmal klingelt, heißt die Folge, ein Buffy-Podcast, vielleicht kann ich kurz aushelfen, den gibt es schon und der heißt nämlich Once More With Feeling. Ja, richtig reden sollte man auch können, ne? Also da gibt es nämlich auch dieses serienbegleitende Podcasting, was ich persönlich total klasse finde. Dasselbe gibt es auch für Games of Thrones, da macht der Teddy von Teddy Gone Anywhere mit einem Kumpel zusammen Storm of Brains, da kann man auch also immer schön Staffel gucken und oder Folge gucken und dann dazu den Podcast anhören, obwohl ich weiß ja gar nicht, was besser ist, in welcher Reihenfolge. Manchmal höre ich auch erst den Podcast und schaue mir die Staffel dann an und zum Glück habe ich das auch mit dem Pilotfilm von Babylon 5 so gemacht, dass ich nämlich erstmal euren Podcast, der gehört hatte. Den habe ich mir nämlich dann gleich mal gespart. Den habe ich auch nirgendwo gefunden, irgendwo, dass man den preiswert schießen könnte, irgendwo im Internet. Also brauche ich den dann wahrscheinlich nicht. Ja, also macht mir sehr viel Spaß, euer Projekt. Und ja, ihr habt mich, ich bin dabei. Freue mich auf die neuen Folgen. Macht's gut, ihr zwei. Bis dann. Servus aus Bayern, der Klaus.